Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit der Hörspielversion des Librettos der wahrscheinlich bekanntesten Oper der Welt, der Zauberflöte. Mozarts Melodien kennt man, aber die Geschichte, die in der Zauberflöte erzählt wird, ist ziemlich verwirrend und gar nicht so leicht wiederzugeben. Die Zauberflöte ohne die Musik Mozarts, wie wir sie Ihnen heute präsentieren wollen, ermöglicht vielleicht einen klareren Blick auf die Handlung der Oper. Die wortgetreu am Libretto ausgerichtete Hörspielfassung zeigt auch jene Inhalte der Zauberflöte, die durch Mozarts großartige Musik gleichsam verdeckt werden. Die Zauberflöte ist keine Oper im traditionellen Sinn, sondern ein Singspiel. Eine Oper in deutscher Sprache, bei der die Rezitative durch gesprochene Dialoge ersetzt waren und die sich bewusst volkstümlich gab. Die Zauberflöte wird zum Genre des heroisch-komischen Singspiels gezählt, einem Genre, das im Wien des späten 18. Jahrhunderts sehr populär war und das dem volkstümlichen Sprechtheater näher stand als der höfischen Oper. Was kennzeichnet dieses Genre noch? Zunächst ein fantastischer oder exotischer Schauplatz. In unserem Fall ist dieser märchenhaft orientalisch. Dann ein parodistisches Element. Bei der Zauberflöte ist es Papageno. Weiters ein Held, dem geholfen werden muss und der sich bewähren muss, das wird Prinz Tamino sein. Und eine Idee auf der Metaebene. In der Zauberflöte ist dies die Idee der Humanität. Wir befinden uns im Zeitalter der Aufklärung. Die Unabhängigkeitserklärung Amerikas und die Französische Revolution liegen erst wenige Jahre zurück. Die Humanitätsidee, die stammt nicht von Schikaneder, so der Kulturwissenschaftler Jan Assmann. Die Humanitätsidee, die brachte Mozart ein. Mozart scheint diesen aufklärerischen Teil der Zauberflöte mit den freimaurerischen Wertvorstellungen und den Idealen von Liebe, Menschenglück, Tapferkeit und Standhaftigkeit sehr ernst genommen zu haben. Die Oper vermittelt Taminos innere Wandlung und Reifung, seinen Weg zu, wie es heißt, Stärke, Schönheit und Weisheit, geleitet von drei Knaben und geschützt von der Kraft der Zauberflöte. Bei den entscheidenden letzten Prüfungen, dem Weg durch Feuergluten und Wasserfluten, steht Tamino aber jemand anderer bei, Pamina, die Tochter der Königin der Nacht. Pamina ist die, die die schwersten Prüfungen zu bestehen hat. Sie ist, wie wir merken können, die eigentliche Heldin dieser Oper. Durch unsers armes Tapferkeit. Oh, ein holder Jüngling. Sanft und schön. So schön, als ich noch nie gesehen. Ja, ja, gewiss zum Malen schön. Würd ich mein Herz der Liebe weihn, so müsst es dieser Jüngling sein. Lasst uns zu unserer Fürstin eilen, ihr diese Nachricht zu erteilen. Vielleicht, dass dieser schöne Mann die vor'ge Ruh ihr geben kann. So geht und sagt es ihr. Ich bleib indessen hier. Nein, nein, geht ihr nur hin. Ich wache hier für ihn. Nein, nein, das kann nicht sein. Ich schütze ihn allein. Ich bleib indessen hier. Ich wache hier für ihn. Ich schütze ihn allein. Ich bleibe. Ich wache. Ich schütze. Ich. Ich. Ich sollte fort. Ei, ei, wie fein. Sie wären gern bei ihm allein. Nein, nein, das kann nicht sein. Psst. Was wollte ich darum nicht geben? Könnte ich mit diesem Jüngling leben? Hätte ich ihn doch so ganz allein. Doch keiner geht, es kann nicht sein. Am besten ist's, wir alle gehen. Du Jüngling, schön und liebevoll. Du trauter Jüngling, lebe wohl, bis ich dich wiedersehe. Die Zauberflöte. Hörspiel nach der gleichnamigen Oper von Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder. Wo bin ich? Ist's Fantasie, dass ich noch lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Wie? Die bösartige Schlange liegt tot zu meinen Füßen? Was höre ich? Wo bin ich? Welch unbekannter Ort? Ah. Jemand nähert sich dem Tal. Ich will mich verstecken. Der Vogelfänger bin ich, ja. Stets lustig, heißer, hopsasa. Der Vogelfänger ist bekannt. Vereint und jung im ganzen Land, weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer, hopsasa. Der Vogelfänger ist bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich. Ich fing sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mitten wären mein. Hey da! Was da? Na du da? Ich da? Warum siehst du so verdächtig und schelmisch nach mir? Sag mir, du lustiger Freund, wer du bist. Wer ich bin? Dumme Frage. Ein Mensch, wie du. Ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Wie war das? Nach deinen Federn, die dich bedecken, halte ich dich doch für keinen Vogel. Aber... Bleib zurück, sage ich. Und träume nicht. Denn ich habe Riesenkraft, wenn ich jemand packe. Und wenn er sich nicht von mir schrecken lässt, so laufe ich einfach davon. Riesenkraft? Mhm. Also, warst du wohl gar mein Erretter, der diese giftige Schlange bekämpfte? Mhm. Schlange? Was? Da? Ist sie tot oder lebendig? Du willst durch deine bescheidene Frage meinen Dank ablehnen, aber ich muss dir sagen, dass ich ewig für deine so tapfere Handlung dankbar sein werde. Schweigen wir davon still und freuen wir uns, dass sie glücklich überwunden ist. Aber um alles in der Welt, Freund, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen. Brauch keine. Was? Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Du hast sie also erdrosselt? Erdrosselt. Ich bin in meinem Leben nicht so stark gewesen als heute. Und wenn ich dich nun fragte, wer du bist? So würde ich dir antworten, dass ich aus fürstlichem Geblüte bin. Das ist mir zu hoch. Muss dich deutlicher erklären, wenn ich dich verstehen soll. Mein Vater ist Fürst, der fern über viele Länder und Menschen herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Aber nun sag du mir, in welcher Gegend wir gerade hier sind. In den Bergen? Ja, schon recht. Aber wie nennt man diese Gegend? Das kann ich dir ebenso wenig beantworten, wie ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Wie? Du weißt nicht, wo du geboren oder wer deine Eltern sind? Kein Wort. Ich weiß nicht mehr und nicht weniger, als dass mich ein alter, aber sehr lustiger Mann aufgezogen hat. Und deine Mutter hast du nicht gekannt? Gekannt habe ich sie nicht, aber erzählen ließ ich es mir einige Male, dass meine Mutter einst dort hinten in diesem verschlossenen Gebäude bei der nächtlich sternflammenden Königin gedient hätte. Sternflammende Königin, sagtest du? Ja. Ich fange für die Königin und ihre Jungfern Vögel. Dafür erhalte ich täglich Speis und Trank. Sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sehen? Die Stern... Die sternflammende Königin sehen? Welcher Sterbliche kann sich rühmen, sie je gesehen zu haben? Welches Menschenauge würde durch ihren schwarz durchwebten Schleier blicken können? Nun ist klar, Es ist eben diese nächtliche Königin, von der mein Vater mir so oft erzählte. Papageno! Das gilt mir. Jetzt wirst du was erleben, Freund. Wer sind diese Damen? Wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Sie sind vermutlich sehr schön. Ich denke nicht, denn wenn sie schön wären, würden sie wohl ihre Gesichter nicht bedecken. Papageno! Oh, du fragst, ob sie schön sind. Ich sah in meinem Leben nichts Reizenderes. Papageno! Was habe ich wohl verbrochen, dass sie gar so aufgebracht wieder mich sind? Hier, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Dafür schickte unsere Fürstin heute Wasser statt Wein. Und mir befahl sie, dir diesen Stein statt Zuckerbrot zu überbringen. Wohlbekommst. Was? Steine soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dies goldene Schloss vor den Mund zu schlagen. Du weißt hoffentlich, warum die Fürstin dich heute so furchtbar bestraft. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst. Und dass du nie wieder dich der Heldentaten rühmst, die andere vollzogen. Sag an, hast du diese Schlange bekämpft? Wer denn also? Wir waren's, Jüngling, die dich befreiten. Aber... Zittere nicht. Dich erwartet Freude und Entzücken. Hier, dies Bildnis ihrer Tochter schickt dir die große Fürstin. Findest du, sagte sie, dass diese Züge dir nicht gleichgültig sind, dann sei Glück, Ehr und Ruhm dir. Glück auch dir, Monsieur Papageno. Und nicht zu hastig trinken, mein Lieber. Dies Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich fühle es, wie dies Götterbild mein Herz mit neuer Regung füllt. Dies etwas kann ich zwar nicht nennen, doch fühle ich's hier wie Feuer brennen. Soll die Empfindung Liebe sein? Ja, ja, die Liebe ist's allein. Oh, wenn ich sie nur finden könnte. Oh, wenn sie doch schon vor mir stünde. Ich würde warm und rein. Was würde ich? Sie voll Entzücken an diesen heißen Busen drücken. Und ewig wäre sie dann mein. Rüste dich mit Mut und Standhaftigkeit, schöner Jüngling. Die Fürstin hat uns aufgetragen, dir zu sagen, dass der Weg zu deinem künftigen Glücke nunmehr gebahnt sei. Sie hat jedes deiner Worte gehört. Sie hat jede Regung in deinem Gesicht gelesen. Und darum hat ihr mütterliches Herz beschlossen, dich glücklich zu machen. Hat dieser Jüngling, sprach sie, auch so viel Mut und Tapferkeit, als er zärtlich ist, so wird er meine Tochter ganz gewiss retten. Retten? Die Tochter? Hat ein mächtiger, böser Dämon ihr entrissen. Entrissen? Aber wie? Sie saß an einem schönen Tag im Mai, ganz allein in dem Zypressenwäldchen. Ihr Lieblingsplatz. Der Bösewicht schlich unbemerkt hinein, belauschte sie und hat Pamina... Pamina? Na, das ist der Name der königlichen Tochter. Hat Pamina ihr dann geraubt? Oh, sagt, wo ist des Tyrannen Aufenthalt? Sehr nahe an unseren Bergen lebt er, in einem angenehm reizenden Tale. Seine Burg ist prachtvoll und sorgsam bewacht. Kommt, führt mich und Pamina wird gerettet. Dieser Arm soll den Bösewicht fällen. Das schwör ich bei meiner Liebe, bei meinem Herzen. Oh, ihr Götter, was war das? Fasse dich. Es kündet nur von der Ankunft unserer Königin. Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Oh, zittere nicht, mein lieber Sohn. Du bist unschuldig, weise, fromm. Ein Jüngling so wie du vermag am besten dies tief betrübte Mutterherz zu trösten. Zum Leiden bin ich auserkoren, denn meine Tochter fehlet mir, durch sie ging all mein Glück verloren. Ein Bösewicht entfloh mit ihr. Noch sehe ich ihr Zittern mit bangem Erschüttern, ihr ängstliches Beben, ihr schüchternes Leben. Ich musste sie mir rauben sehen. Ach, helft, ja, war alles, was sie sprach. Ja. Allein vergebens war ihr Flehen, denn meine Hilfe war zu schwach. Du wirst sie zu befreien gehen. Du wirst der Tochter Retter sein. Gut. Und werd ich dich als Sieger sehen, so sei sie dann auf ewig dein. Du hast Glück. Die Königin begnadigt dich. Entlässt die Strafe dir durch mich. Nun darf Papageno wieder plaudern? Ja, plaudere. Lüge nur nicht wieder. Ich lüge nimmermehr. Nein, nein. Dies Schloss sollte dir genug Warnung sein. Bekämen doch die Lügner alle ein solches Schloss vor ihren Mund. Statt Hass, Verleumdung, schwarzer Galle, bestünde Lieb und Bruderbund. O Prinz, nimm dies Geschenk von mir. Dies sendet unsere Fürstin dir. Die Zauberflöte wird dich schützen, im größten Unglück unterstützen. Hiermit kannst du allmächtig handeln, der Menschen Leidenschaft verwandeln. Der Traurige wird freudig sein, den Hagestolz nimmt Liebe ein. Oh, so eine Flöte ist mehr als Gold und Kronen wert, denn durch sie wird Menschenglück und Zufriedenheit vermehrt. Nun, ihr schönen Frauenzimmer, darf ich, so empfehle ich mich. Dich empfehlen kannst du immer. Doch bestimmt die Fürstin dich, mit dem Prinzen unverweilen nach Sarastros Burg zu eilen. Nein. Dafür bedanke ich mich. Von euch selbst hörte ich, dass er wie ein Tigertier sicher ließ, ohne alle Gnaden mich Sarastro hupfen, braten, setzte mich den Hunden vor. Dich schützt der Prinz. Trau ihm allein. Dafür sollst du sein Diener sein. Dass doch der Prinz beim Teufel wäre. Mein Leben ist mir lieb. Am Ende schleicht bei meiner Ehre er von mir wie ein Dieb. Hier, nimm dies Kleinod. Es ist dein. Ei, ei. Was mag darinnen sein? Darinnen hörst du Glöckchen tönen. Werde ich sie auch wohl spielen können? Oh, ganz gewiss. Ja, ja, gewiss. Silberglöckchen, Zauberflöten sind zu eurem Schutz vonnöten. Lebet wohl. Wir wollen gehen. Lebet wohl. Auf Wiedersehen. Doch, schöne Damen, saget an, wie man die Burg wohl finden kann. Drei Knäbchen, jung, schön, hold und weise, umschweben euch auf eurer Reise. Sie werden eure Führer sein. Folgt ihrem Rate ganz allein. Drei Knäbchen? Jung, schön, hold und weise umschweben uns auf unserer Reise? So lebet wohl! Wir wollen gehen! Lebt wohl! Lebt wohl! Auf Wiedersehen! Was soll denn das Lachen? Unser Peiniger, Monostatos, wird morgen sicherlich gehangen oder aufgespießt. Was? Pamina. Oh. Das reizende Mädchen. Ja? Ist entsprungen. Entsprungen? Ja. Er hat sie mit seinem nackten, schwarzen Wanst bedrängt. Du kennst ihn ja. Aber das Mädchen war klüger, als ich dachte. In dem Augenblick, da er sie zu zwingen glaubte, rief sie Sarastros Namen und sofort erstarrte Monostatos, blieb stumm und unbeweglich stehen. Indes lief Pamina zum Kanal und floh in einer Gondel dem Palmwäldchen zu. Und sie entkam? Entkam. Oh, dank euch, ihr guten Götter. Ihr habt meine Bitte erhört. Habe ich nicht immer gesagt, es wird der Tag kommen, wo der Mohr bestraft werden wird? Hey, Sklaven! Monostatos! Hey, Sklaven! Schafft Fesseln herbei! Fesseln? Hoffentlich nicht für Pamina. Doch. Seh, Bruder, das Mädchen ist gefangen. Schau nur, wie der unbarmherzige Teufel Pamina bei ihren zarten Händchen fasst. Das halte ich nicht aus. So was sehen zu müssen, ist Höllenmarter. Du feines Täubchen. Nur herein. Oh, welche Marter. Welche Pein. Verloren ist dein Leben. Der Tod macht mich nicht beben. Nur meine Mutter dauert mich. Sie stirbt vor Gram ganz sicherlich. Hey, Sklaven, leg dir Fesseln an. Hass soll dich verderben. Oh, lass mich lieber sterben, weil nichts barbar dich rühren kann. Nun fort! Lass mich bei ihr allein. Wo bin ich wohl? Wo mag ich sein? Aha, da finde ich Leute. Gewagt. Ich gehe hinein. Wer stört mich jetzt? Oh, schön Mädchen, jung und fein. Viel weißer noch als Kreide. Ah! Das ist der Teufel. Sicherlich. Ah! Ach, nicht weit. Verschone mich! Ah! Ah! danach, dass ich mich schrecken ließ? Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Ah, sieh da, hier liegt das schöne Fräulein. Hm. Du, Tochter der nächtlichen Königin! Nächtliche Königin? Wer bist du? Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. Meiner Mutter? Oh, Wonne, wie ist dein Name? Papageno. Papageno? Den Namen habe ich im Palast wohl oft gehört, dich selbst aber sah ich nie. Ich dich ebenso wenig. Du kennst also meine gute, zärtliche Mutter? Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist, ja. Oh, ich bin es. Da will ich gleich mal nachschauen. Deine Mutter hat uns nämlich ein Porträt von dir gegeben. Moment, hier. Die Augen schwarz. Richtig, schwarz. Die Lippen rot. Richtig, rot. Blonde Haare, blonde Haare. Alles trifft ein. Bis auf Hände und Füße. Nach dem Gemälde zu schließen, sollst du weder Hände noch Füße haben, denn hier sind auch keine angezeigt. Erlaube, ich bin's. Aber wie gelangte dieses Bildnis in deinen Besitz? Dir das zu erzählen, wäre zu weitläufig. Nur so viel. Ein Prinz, mein Herr, hat deine Mutter so eingenommen, dass ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Psst! Was? Freund, du hast viel gewagt. Wenn Sarastro dich hier erblicken sollte. So wird mir meine Rückreise erspart, das kann ich mir denken. Dann Martha voller Tod würde ohne Grenzen sein. Um diesem auszuweichen, gehen wir lieber zur rechten Zeit. Ja, wir haben keine Minute zu versäumen. Bald kommt Sarastro von der Jagd zurück. Dann komm, schönes Fräuleinbild. Du wirst Augen machen, wenn du den schönen Jüngling erblickst. Du hast ein gefühlvolles Herz, das sehe ich in jedem deiner Züge. Ach, freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was nützt mir das alles? Ich möchte mir oft all meine Federn ausrupfen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Oh, armer Mann. Du hast also noch kein Weib. Nicht mal ein Mädchen. Viel weniger ein Weib. Ach, Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du dich versiehst. Wenn er es nur bald schickte. Bei Männern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes Herz nicht. Die süßen Triebe mitzufühlen, ist dann der Weiber erste Pflicht. Wir wollen uns der Liebe freuen. Wir leben durch die Lieb allein. Die Lieb versüßet jede Plage. Ihr opfert jede Kreatur. Sie würzet unsere Lebenstage. Sie wirkt im Kreise der Natur. Ihr hoher Zweck zeigt deutlich an, nichts Edlers sei als Weib und Mann. Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Götter an. Ihr holden Kleinen, sagt mir an, ob ich Paminen retten kann. Dies kundzutun steht uns nicht an, sei standhaft, duldsam und verschwiegen. Bedenke dies kurz, sei einmal, dann Jüngling wirst du männlich siegen. Dann Jüngling wirst du männlich siegen. Die Weisheitslehre dieser Knaben sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. Wo Tätigkeit thronet und Müßiggang weicht, erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Die Absicht ist edel und lauter und rein. Erzittere, feiger Bösewicht. Paminen retten ist mir Pflicht. Wo willst du, kühner Fremdling, hin? Was suchst du hier im Heiligtum? Der Lieb und Tugend Eigentum. Die Worte sind von hohem Sinn, allein wie willst du diese finden? Dich leitet Lieb und Tugend nicht, weil Tod und Rache dich entzünden. Nur Rache für den Bösewicht. Den wirst du wohl bei uns nicht finden. Sarastro herrscht in diesen Gründen? Ja, Sarastro ist unser Mann. Er ist ein Unmensch, ein Tyrann. Ist das, was du gesagt, erwiesen? Durch ein unglücklich Weib bewiesen, das Gram und Jammer niederdrückt. Ein Weib hat also dich berückt. Wo legte doch Sarastro dir die Absicht seiner Handlung vor? Die Absicht ist nur allzu klar. Riss nicht der Räuber ohne Erbarmen Paminen aus der Mutter Armen? Ja, Jüngling, was du sagst, ist wahr. Wo ist sie, die er uns geraubt? Man opfert er vielleicht sie schon. Dir dies zu sagen, teurer Sohn, ist jetzt und mir noch nicht erlaubt. Sag's ihm doch! Pamina lebt noch! Sie lebt? Ich danke euch dafür! Wenn ich doch nur imstande wäre, Allmächtige, zu eurer Ehre mit jedem Tone meinen Dank zu schildern, wie er hier entsprang. Wie stark ist nur dein Zauberton, weil, holde Flöte, durch dein Spielen selbst wilde Tiere Freude fühlen. Doch ach, Pamina bleibt davon. Pamina, höre! Höre mich! Umsonst. Ha! Das ist Papagenos Ton. Vielleicht sah er Paminen schon. Vielleicht eilt sie mit ihm zu mir. Schnelle Füße, rascher Mut. Schützt vor Feindes, List und Wut. Ach, finden wir Tamino doch. Sonst erwischen sie uns noch. Oh, stille, stille. Ich kann's besser. Welche Freude ist wohl größer? Freund Tamino hört uns schon. Hierher kam der Flötenton. Welch ein Glück, wenn ich ihn finde. Nur geschwinde, nur geschwinde. Hab ich euch noch erwischt? Nur herbei, mit Stahl und Eisen. Wart, man will euch Mores weisen, den Monostatos berücken. Nur herbei, mit Band und Stricken. Oh. Hey, ihr Sklaven. Kommt herbei. Ach, nun ist mit uns vorbei. Wer viel wagt, gewinnt oft viel. Komm, du schönes Glockenspiel. Lass die Glöckchen klingen, klingen, dass die Ohren ihnen singen. Das klinget so herrlich, das klinget so schön. Nie habe ich sowas gehört und gesehen. Könnte jeder brave Mann solche Glöckchen finden. Seine Feinde würden dann ohne Mühe schwinden. Und er lebte ohne sie in der besten Harmonie. Nur der Freundschaft Harmonie mildert die Beschwerden. Ohne diese Sympathie ist kein Glück auf Erden. Es lebe Sarastro! Sarastro lebe! Was soll dies bedeuten? Ich zittere, ich bebe. Oh Freund, nun ist um uns getan. Dies kündigt den Sarastro an. Oh, welche Maus. Wie wollte ich mich verstecken? Wäre ich so klein wie Schnecken, so kriech ich in mein Haus. Mein Kind, was werden wir nun sprechen? Die Wahrheit. Die Wahrheit, sei sie auch Verbrechen. Pamina? Herr, ich bin zwar Verbrecherin, ich wollte deiner Macht entfliehen. Allein die Schuld ist nicht an mir. Der böse Mohr verlangte Liebe. Darum, o Herr, entfloh ich dir. Steh auf, verheitere dich, o Liebe. Denn ohne erst in dich zu dringen, weiß ich von deinem Herzen mehr. Du liebest einen anderen sehr. Zur Liebe will ich dich nicht zwingen. Doch geb ich dir die Freiheit nicht. Mich rufe doch die Kindespflicht, denn meine Mutter... steht in meiner Macht. Du würdest um dein Glück gebracht, wenn ich dich in ihren Händen ließe. Mir klingt der Muttername süß, sie... Halt! Was? Was ist das für ein Lärm? Was suchst du hier? Aus dem Weg! Das wollen wir doch mal sehen. Lass mich los! Nun, stolzer Junge, nur hierher! Hier ist Sarastro, unser Herr. Er ist's. Ich glaube es kaum. Sie ist's. Es ist kein Traum. Es schlingt mein Arm sich um sie her. Und wenn es auch mein Ende wäre. Was soll das heißen? Welch eine Dreistigkeit! Gleich auseinander! Das geht zu weit! Monostatos! Dein Sklave liegt zu deinen Füßen. Lass den verwegenen Frevler büßen. Bedenk, wie frech der Knabe ist. Durch dieses seltenen Vogels List wollt er Paminen dir entführen. Allein, ich wusste ihn auszuspüren. Du kennst mich. Meine Wachsamkeit. Verdient, dass man ihr Lorbeer streut. Hey, gibt dem Ehrenmann sogleich... Oh, schon deine Gnade macht mich reich. Nur 77 Sohlen streich. Was? Herr, den Lohn verhofft ich nicht. Nicht Dank. Es ist ja meine Pflicht. Es lebe Sarastro, der göttliche Weise. Er lohnet und strafet in ähnlichem Kreise. Führt diese beiden Fremdlinge in unseren Prüfungstempel ein. Bedecket ihre Häupter dann, sie müssen erst gereinigt sein. Wenn Tugend und Gerechtigkeit den großen Pfad mit Ruhm bestreut, dann ist die Erd ein Himmelreich und Sterbliche den Göttern gleich. Ihr, in dem Weisheitstempel eingeweihten Diener der großen Götter Osiris und Isis, wir haben heute Wichtiges vor. Tamino, ein Königssohn, 20 Jahre seines Alters, wartet an der Pforte unseres Tempels und sehnt sich mit vollem Herzen nach etwas, was wir alle mit Mühe und Fleiß erringen mussten. Kurz, dieser Jüngling will den nächtlichen Schleier von seinen Augen reißen und ins Heiligtum des größten Lichtes blicken. Und ihr, die ihr unseren Tempel bewacht, werdet ihm bei seiner Prüfung heute freundschaftlich die Hand bieten. Pamina, das sanfte, tugendhafte Mädchen, haben die Götter diesem holden Jünglinge bestimmt. Das ist auch der Grund, warum ich sie der stolzen Mutter entriss. Denn dieses Weib dünkt sich groß zu sein, hofft durch Blendwerk und Aberglauben das Volk zu täuschen und unseren festen Tempelbau zu zerstören. Allein das wird sie nicht. Tamino, der holde Jüngling selbst, soll ihn mit uns befestigen und als Eingeweihter der Tugend Lohn, dem Laster aber Strafe sein. Großer Sarastro, deine weisen Reden erkennen und bewundern wir. Aber wird Tamino auch die harten Prüfungen, die seiner warten, bestehen? Verzeih, dass ich so frei bin, dir meinen Zweifel zu eröffnen. Mich bangt es um den Jüngling. Er ist Prinz. Noch mehr. Er ist Mensch. Man führe jetzt Tamino mit seinem Reisegefährten in den Vorhof des Tempels ein. Nun lehret sie die Macht der Götter zu erkennen. O Isis und Osiris, schenket der Weisheit Geist dem neuen Paar, die ihr der Wanderer Schritte lenket, stärkt mit Geduld sie in Gefahr. Eine schreckliche Nacht. Papageno, bist du noch bei mir? Ja, freilich. Wo denkst du, dass wir uns nun befinden? Wo? Ja, wenn es nicht finster wäre, wollte ich es dir schon sagen, aber so. Oh. Was ist's? Mir ist nicht wohl bei der Sache. Du hast Furcht, wie ich höre. Furcht eben nicht. Nur eiskalt läuft's mir über den Rücken. Oh weh. Was soll's? Ich glaube, ich bekomme ein kleines Fieber. Pfui, Papageno, sei ein Mann. Ich wollte dich für ein Mädchen. Das ist mein letzter Augenblick. Ihr Fremdlinge, was sucht oder fordert ihr von uns? Was treibt euch an, in unsere Mauern zu dringen? Freundschaft und Liebe. Bist du bereit, sie mit deinem Leben zu erkämpfen? Ja. Auch wenn Tod dein Los wäre? Ja. Prinz, noch ist's Zeit zu weichen. Einen Schritt weiter und es ist zu spät. Weisheitslehre sei mein Sieg. Pamina, das holde Mädchen, mein Lohn. Du unterziehst jeder Prüfung dich? Jeder. Reiche deine Hand mir. Gut. So, nun zu dir. Mir? Willst auch du dir Weisheitsliebe erkämpfen? Kämpfen ist meine Sache nicht. Ich verlange auch im Grunde gar keine Weisheit. Ich bin eher so ein Naturmensch, der sich mit Schlafspeise und Trank begnügt. So. Auch wenn es ja sein könnte, dass ich mir einmal ein schönes Mädchen fange. Die wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht unseren Prüfungen unterziehst. Worin besteht diese Prüfung? Dich all unseren Gesetzen unterwerfen, selbst den Tod nicht scheuen. Ich bleibe ledig. Wenn aber du dir ein tugendhaftes, schönes Mädchen erringen könntest. Ich bleibe ledig. Wenn aber nun Sarastro dir ein Mädchen aufbewahrt hätte, das an Farbe und Kleidung dir ganz ähnlich wäre. Mir gleich. Ist sie jung? Jung und schön. Und heißt? Papagena. Wie? Papagena. Papagena. Die möchte ich schon aus bloßer Neugierde sehen. Sehen kannst du sie. Aber wenn ich sie gesehen habe, muss ich danach sterben? Ja, ich bleibe ledig. Sehen kannst du sie. Aber bis zur verlaufenen Zeit kein Wort mit ihr sprechen. Aha. Wird dein Geist so viel Standhaftigkeit besitzen, deine Zunge in Schranken zu halten? Oh ja. Deine Hand? Ja. So soll es sein. Was? Auch dir, Prinz, ja? Legen die Götter ein heilsames Stillschweigen auf. Ohne diesem seid ihr beide verloren. Du wirst Pamina sehen, aber nie sie sprechen dürfen. Dies ist der Anfang eurer Prüfungszeit. Hä? Hey! Lichterherr! Lichterherr! Das ist doch wunderlich. So oft einen die Herren verlassen, so sieht man mit offenen Augen nichts. Ertrag es mit Geduld und denke, es ist der Götter Wille. Wie? Wie? Wie? Ihr an diesem Schreckensort? Nie, nie, nie! Kommt ihr wieder glücklich fort? Tamino, dir ist totgeschworen. Du, Papageno, bist verloren. Nein, nein, nein, nein, das ist zu viel. Papageno, schweige still. Willst du dein Gelübde brechen, nichts mit Weibern hier zu sprechen? Ihr hört ja, wir sind beide hin. Stille, sag ich. Schweige still. Immer still und still. Ganz nah ist euch die Königin. Sie drang in den Tempel heimlich ein. Wie? Was? Sie soll im Tempel sein? Still, sag ich. Aber... Schweige still. Wirst du immer so vermessen, deine Eidespflicht vergessen. Tamino, hör. Du bist verloren. Gedenke an die Königin. Man zischelt viel sich in die Ohren von dieser Priester falschem Sinn. Ein Weiser prüft und achtet nicht, was der verworfene Pöbel spricht. Man sagt, wer ihrem Bunde schwört, der fährt zur Hölle mit Haut und Haar. Das wäre beim Teufel unerhört. Sagt Antamino, ist das wahr? Geschwätz von Weibern nachgesagt, von Heuchlern aber ausgedacht. Doch sagt es auch die Königin. Still! Warum bist du mit uns so spröde? Und auch Papageno schweigt. So rede wenigstens du. Ich möchte gerne wollen. Still! Ihr seht, dass ich nicht so... Still! Dass du nicht das Plaudern kannst lassen, ist wahrlich eine Schande für dich. Entweiht ist die heilige Schwelle. Hinab mit den Weibern zur Hölle! Tamino, dein standhaftes Betragen hat gesiegt. Zwar hast du noch manch rauen und gefährlichen Weg zu wandern, doch durch der Götter Hilfe wirst du ihn glücklich endigen. Aber was ist mit deinem Freund? Ich liege in einer Ohnmacht. Auf, sammle dich und sei ein Mann! Aber lieber Herr, warum muss ich denn alle die Qualen und Schrecken empfinden? Wenn mir ja die Götter eine Papagena bestimmten, warum denn mit so vielen Gefahren sie erringen? Diese neugierige Frage mag deine Vernunft dir beantworten. Komm! Bei so einer ewigen Wanderschaft möchte einem wohl die Liebe auf immer vergehen. Da liegt sie ja, meine Schöne. Pamina. Und um so einer geringen Pflanze wegen wollte man meine Fußsohlen behämmern. Was war denn eigentlich mein Verbrechen? Dass ich mich in eine Blume vergaffte, die auf fremden Boden rankt? Und welcher Mensch würde bei so einem Anblick kalt und unempfindlich bleiben? Bei allen Sternen. Das Mädchen wird mich noch um meinen Verstand bringen. Das Feuer, das in mir glimmt, beginnt mich schon zu verzehren. Tamino. Wenn ich wüsste, dass ich so ganz alleine und unbelauscht wäre, ich wagte es noch einmal. Alles fühlt der Liebe Freuden, schnäbelt, tändelt, küsset wild. Und ich soll die Liebe meiden, weil wer schwarz als hässlich gilt, bin ich nicht von Fleisch und Blut. Ist mir denn kein Herz gegeben? Ich bin auch den Mädchen gut. Immer ohne Weibchen leben wäre wahrlich Höllenblut. Und so will ich, weil ich lebe, schnäbeln, küssen, zärtlich sein. Lieber guter Mond, vergebe, eine Weiße nahm mich ein. Oh, Weiß ist schön. Ich muss sie küssen. Mond? Verstecke dich dazu. Solltest dich zu sehen verdrießen, Roso, mach die Augen zu. Ihr Götter! Das ist die Königin der Nacht. Mutter? Mutter! Meine Mutter! Mutter? Das sollte ich wohl von Weitem belauschen. Verdank es der Gewalt, mit der man dich mir entriss, dass ich mich noch deine Mutter nenne. Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Ach, Mutter, der ist der Welt und den Menschen auf ewig entzogen. Er hat sich den Eingeweihten gewidmet. Wie? Den Eingeweihten? Was? Unglückliche Tochter, nun bist du auf ewig mir entrissen. Entrissen? Oh, fliehen wir, liebe Mutter, unter deinem Schutz trotz ich jeder Gefahr. Schutz, liebes Kind, deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. Warum? Mit deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater? Dein Vater übergab freiwillig den siebenfachen Sonnenkreis, den Eingeweihten. Und nun trägt Sarastro ihn auf seiner Brust. Als ich deinen Vater darüber zur Rede stellte, sprach er mit gefalteter Stirn: Weib, meine letzte Stunde ist jetzt da und alle Schätze, die ich besaß, sind dein und deiner Tochter. Und der alles verzehrende Sonnenkreis, fiel ich hastig ihm ins Wort, ist den Geweihten bestimmt, antwortete er. Sarastro wird in meinem Sinne ihn verwalten. Liebe Mutter, dürfte ich den Jüngling als Eingeweihten denn nicht auch ebenso zärtlich lieben wie jetzt? Mein Vater selbst war ja mit diesen weisen Männern verbunden. Er sprach jederzeit mit Entzücken von ihnen, preiste ihre Güte, ihren Verstand, ihre Tugend. Was? Du, meine Tochter, verteidigst die schändlichen Gründe dieser Barbaren. So einen Mann lieben, der mit meinem Todfeind verbunden, der mir jedem Augenblick meinen Sturz bereiten könnte? Mutter! Siehst du hier diesen Stahl? Der ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber liebste Nein, Mutter... kein Wort! Der Höllenrache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung flammet um mich her. Fühlt nicht durch dich, Sarastro, Todesschmerzen. So bist du meine Tochter nimmermehr. Verstoßen sei auf ewig und verlassen. Zertrümmert alle Bande der Natur, wenn nicht durch dich, Sarastro, wird ablassen. Hört, Rachegötter, hört, der Mutter schwur. Morden soll ich? Ach, Götter, das kann ich nicht. Was soll ich nun? Dich mir anvertrauen. Ah! Warum zitterst du? Vor meiner schwarzen Haut? Oder vor dem ausgedachten Mord? Du weißt also? Alles. Ich weiß sogar, dass nicht nur dein, sondern auch deiner Mutter Leben in meiner Hand liegt. Was? Ein einziges Wort zu Sarastro. Und deine Mutter wird in diesem Gewölbe, in eben dem Wasser, das die Eingeweihten reinigen soll, wie man sagt, ersäuft. Doch gibt es einen Weg, dich und deine Mutter zu retten? Der wäre... mich zu lieben. Oh, Götter! Nun, Mädchen, ja oder nein? Nein! Nein? Monostatus, sieh mich hier, auf meinen Knien. Schone meiner... Liebe oder Tod? Sprich! Mein Herz habe ich dem Tamino geopfert. Ach, was kümmert mich dein Opfer? So fahr denn hin! Halt! Herr, mein Unternehmen ist nicht strafbar. Man hat deinen Tod geschworen. Darum wollte ich dich rächen. Ah, ich weiß nur allzu viel und wird dein Unternehmen mit höchster Strenge an dir bestrafen, wenn nicht ein böses Weib, das zwar eine sehr gute Tochter hat, den Dolch dazu geschmiedet hätte. Verdank es der bösen Handlung des Weibes, dass du ungestraft davonziehst. Geh! Gut, so suche ich die Mutter auf, weil die Tochter mir nicht beschieden ist. Herr, strafe meine Mutter nicht. Der Schmerz über meine Abwesenheit. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt er in Freundeshand, vergnügt und froh ins bessere Land. In diesen heiligen Mauern, wo Mensch den Menschen liebt, kann kein Verräter lauern, weil man dem Feind verkippt. Wen solche Lehren nicht erfreuen, verdienet nicht, ein Mensch zu sein. Der Himmel schenke nun dem holden Jüngling Mut und Standhaftigkeit, in seinem frommen Vorsatz dich zu erringen, denn findest du dein Glück mit ihm, muss deine Mutter beschämt ihren Irrtum erkennen. Papageno, vergesst das Wort nicht! Schweigen! Wer an diesem Ort sein Stillschweigen bricht, den strafen die Götter durch Donner und Blitz! Das ist ein lustiges Leben. Doch wäre ich lieber bei meiner Strohhütte oder im Wald. Dort hörte ich wenigstens manchmal einen Vogel pfeifen. Psst! Ja, mit mir selbst werde ich wohl sprechen dürfen. Und auch wir zwei können zusammen sprechen. Wir sind ja Männer. Psst jetzt! Nicht mal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten. Das ist viel weniger sonst noch. Wasser willst du? Hier. Ist das für mich? Ja, mein Engel. Nicht mehr und nicht weniger als Wasser. Sag du mir, du unbekannte, schöne... Werden alle fremden Gäste auf diese Art bewirtet? Freilich, mein Engel. So, so. Aber viele Fremde werden hier wohl nicht vorbeikommen. Sehr wenige. Kannst mir denken. Geh, Alte. Setz dich her zu mir. Mir ist die Zeit verdammt lange. Sag du mir, wie alt bist du denn? Wie alt? Ja. 18 Jahre und 2 Minuten. 18 Jahre und 2 Minuten? Ja. Ei, du junger Engel. Hast du auch einen Geliebten? Ja, freilich. Ist er auch so jung wie du? Nicht gar. Er ist um 10 Jahre älter. Um 10 Jahre ist er älter als du. Na, das muss eine Liebe sein. Wie nennt sich denn dein Liebhaber? Papageno. Papageno? Wo ist er denn, dieser Papageno? Da sitzt er, mein Engel. Ich? Wer dein Geliebter? Ja, mein Engel. Sag du mir, wie heißt du denn? Ich heiße... Oh, oh weh, schon gut, nun spreche ich kein Wort mehr. Seid uns zum zweiten Mal willkommen, ihr Männer in Sarastros Reich. Er schickt, was man euch abgenommen, die Flöte und den Glöckchen euch. Wollt ihr die Speisen nicht verschmähen, so essen trinket du davon. Wenn wir zum dritten Mal uns sehen, ist Freude eures Mutes Lohn. Tamino Mut, nah ist das Ziel. Du Papageno, schweige still, still, still, schweige still, still, still, schweige still. Tamino, wollen wir nicht speisen? Blase du nur fort auf deiner Flöte. Ich will mir dabei ein paar Brocken einblasen. Herr Sarastro, es führt eine gute Küche. Auf die Art, ja, da will ich schon schweigen, wenn ich immer solch gute Bissen bekomme. Nun will ich sehen, ob auch der Keller so gut bestellt ist. Ja, das ist Götterwein. Tamino, du hier? Gütige Götter, dank euch, dass ihr mich diesen Weg führtet. Ich hörte deine Flöte und so lief ich pfeilschnell dem Tone nach. Aber du bist traurig? Sprichst nicht eine Silbe mit deiner Pamina? Wie? Ich soll dich meiden? Liebst du mich nicht mehr? Ich soll fliehen? Ohne zu wissen, warum? Tamino, habe ich dich beleidigt? Oh, kränke mein Herz nicht noch mehr. Bei dir suche ich Trost, Hilfe. Du kannst mein liebevolles Herz doch nicht so kränken. Liebst du mich nicht mehr? Papageno, sage du mir, sag, was ist meinem Freund? Wie? Auch du? Erkläre mir wenigstens die Ursache eures Stillschweigens. Oh, das ist mehr als Kränkung. Mehr als Tod. Liebster, einziger Tamino. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Ewig hin, der liebe Glück. Nimmer kommt ihr Wonnestunden meinem Herzen mehr zurück. Sieh, Tamino, diese Tränen fließen trauter dir allein. Fühlst du nicht der Liebe Sehnen? So wird Ruh im Tode sein. Nicht wahr, Tamino? Ich kann auch schweigen, wenn's sein muss. Ja, bei so einem Unternehmen, da bin ich Mann. Der Herr Koch und der Herr Kellermeister sollen leben. Was? Ich soll gehen? Geh du nur voraus, ich komm schon nach. Nein, ich bleibe da. Ach du. Jetzt will ich es mir erst recht wohl sein lassen. Gerade bin ich in meinem besten Appetite und da soll ich gehen? Das lasse ich wohl bleiben. Ich ging jetzt nicht fort und wenn Herr Sarastro seine 6 Löwen an mich spannte. Obermärzigkeit, ihr gütigen Götter! Tamino, rette mich! Die Herren Löwen machen sonst eine Mahlzeit aus mir! Ja, der lehrt euch Flötentöne. Ich komm schon! Heißt du mich einen Schelmen, wenn ich dir nicht in allem folge? Das geht uns an. Wir kommen ja schon! Nur keine allzu große Eile. Wir kommen noch immer zeitig genug, um uns braten zu lassen. O Isis und Osiris, welche Wonne! Die düstere Nacht verscheucht der Glanz der Sonne. Bald fühlt der edle Jüngling neues Leben. Bald ist er unserem Dienste ganz ergeben. Sein Geist ist kühn, sein Herz ist rein. Bald wird er unser würdig sein. Prinz, dein Betragen war bis hierher männlich und gelassen. Nun hast du noch 2 gefährliche Wege zu wandern. Schlägt dein Herz noch ebenso warm für Pamina und wünschest du einst als ein weiser Fürst zu regieren, so mögen die Götter dich weiter begleiten. Deine Hand? Hier. Man bringe Pamina. Wo bin ich? Oh, welch eine fürchterliche Stille. Saget, wo ist mein Jüngling? Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl zu sagen. Das letzte Lebewohl? Tamino! Zurück! Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehen? Ich werde auf Knien um dich flehen. Dein warten tödliche Gefahren. Die Götter mögen mich bewahren. Oh, liebtest du, wie ich dich liebe. Du würdest nicht so ruhig sein. Glaub mir, ich fühle gleiche Triebe. Werd ewig dein Getreuer sein. Die Stunde schlägt. Nun müsst ihr scheiden. Wie bitter sind der Trennung Leiden. Tamino muss nun wieder fort. Pamina, ich muss wirklich fort. Tamino muss nun... wirklich fort? Nun muss er fort. Nun muss ich fort. So, musst du fort? Pamina, leb wohl. Tamino, lebe wohl. Nun eile fort, dich ruft dein Wort. Die Stunde schlägt, wir sehen uns wieder. Ach goldene Ruhe, kehre wieder. Lebe wohl. Lebe wohl. Wir sehen uns wieder. Tamino! Tamino! Willst du mich jetzt ganz verlassen? Nein, solange ich lebe, werde ich nicht mehr von dir weichen. Zurück! Barmherzige Götter! Wohin zurück? Wenn ich nur wüsste, wie ich überhaupt hier hereinkam. Zurück! Nun, ich kann weder zurück noch vorwärts. Muss vielleicht am Ende gar verhungern. Schon recht. Warum bin ich auch mitgereist? Mensch, du hättest verdient, auf immer in finstern Klüften der Erde zu wandern. Doch die gütigen Götter erlassen dir die Strafe. Dafür aber wirst du das himmlische Vergnügen der Eingeweihten nie fühlen. Eh nun, es gibt ja noch mehr Leute, die darauf verzichten müssen. Mir wäre jetzt ein gut Glas Wein das größere Vergnügen. Sonst hast du keinen Wunsch in dieser Welt? Bis jetzt nicht. Man wird dich damit bedienen. Juhu! Da ist er ja schon. Himmlisch. Göttlich. Ich bin jetzt so vergnügt, dass ich glaube, zur Sonne gar zu fliegen. Mir wird ganz wunderlich ums Herz. Ich wünschte... Ja, was denn? Ein Mädchen. Oder Weibchen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen. Wäre Seligkeit für mich. Ach, hab ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Hilf einem mir nur aus der Not, sonst creme ich mich wahrlich zu Tod. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen, mehr Seligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Da bin ich schon, mein Engel. Du hast dich meiner erbarmt. Ja, mein Engel. Das ist ein Glück. Und wenn du mir versprichst, mir ewig treu zu bleiben, dann sollst du sehen, wie zärtlich dein Weibchen dich lieben wird. Ei, du zärtliches Närrchen. Oh, wie will ich dich umarmen, dich liebkosen, dich an mein Herz drücken. Auch ans Herz drücken? Komm, reiche mir zum Pfand unseres Bundes deine Hand. Nur nicht so hastig, lieber Engel. So ein Bündnis braucht doch auch seine Überlegung. Papageno, ich rate dir, zaudere nicht. Deine Hand, oder du bist auf immer hier eingekerkert. Eingekerkert? Wasser und Brot wird deine tägliche Kost sein. Ohne Freundin musst du leben und der Welt auf immer entsagen. Wasser trinken, der Welt entsagen? Nein. Da will ich doch lieber eine alte nehmen als gar keine. Nun, da hast du meine Hand. Mit der Versicherung, dass ich dir immer getreu bleibe. Solange ich keine schönere sehe. Das schwörst du? Ja, das schwör ich. Papageno? Papageno? Oh, ist sie aber fest. Fort mit dir, junges Weib. Er ist deiner noch nicht würdig. Was? Zurück, sag ich, oder zittere. Ehe ich mich zurückziehe, soll die Erde mich verschlingen. Bald prangt den Morgen zu verkünden, die Sonne auf goldener Bahn. Bald soll der Aberglaube schwinden, bald sieht der weise Mann. Hol der Ruhe steigt hernieder. Verzweiflung fällt Parminen, wo ist sie denn? Sieg will verschmitte beleiden. Lasst uns der Armen Trost bereiten. Für wahre Schicksal geht uns nach. Oh, wäre nur ihr Jüngling da. So ist der Dolch mein Bräutigam. Durch dich vollend ich meinen Gram. Sterben will ich, weil der Mann, den ich nimmermehr kann hassen, seine Traute kann verlassen. Doch diesen Dolch gab Mutter mir. Ha, Unglückliche, halt ein! Was? Sollte dies dein Jüngling sehen, würde er vor Gram vergehen, denn er liebt dich allein. Was? Er fühlte Gegenliebe und verbarg mir seine Triebe? Führt mich hin! Ich möchte ihn sehen! Komm, wir wollen zu ihm gehen! Zwei Herzen, die von Liebe brennen, kann Menschen Ohnmacht niemals trennen. Verloren ist der Feinde Mühe. Die Götter selbsten schützen sie! Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden, wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden. Wenn er des Todes Schrecken überwinden kann, schwingt er sich aus der Erde Himmel an. Erleuchtet wird er dann imstande sein, sich den Mysterien der Isis ganz zu weihen. Mich schreckt kein Tod, als Mann zu handeln, den Weg der Tugend fortzuwandeln. Schließt mir des Schreckens Pforten auf. Tamino, halt! Ich muss dich sehen. Was höre ich? Paminens Stimme? Ja. Ja, das ist Paminens Stimme. Wohl denn. Nun trennet uns kein Schicksal mehr. Auch wenn uns dann der Tod beschieden wäre. Priester, ist's mir erlaubt, mit dir zu sprechen? Ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, ist würdig. Wird eingeweiht. Tamino hier. Ich werd verrückt. Pamina mein. Oh, welch ein Glück. Hier sind die Schreckenspforten, die Not und Tod euch treu. Ich werde allerorten an deiner Seite sein. Ich selbst führe dich. Die Liebe leite mich. Sie mag den Weg mit Rosen streuen, weil Rosen stets bei Dornen sein. Spiel du die Zauberflöte an. Sie schütze uns auf unserer Bahn. Es schnitt in einer Zauberstunde mein Vater sie aus tiefstem Grunde der tausendjährigen Eiche aus. Bei Blitz und Donner, Sturm und Braus. Nun komm und spiel die Flöte an. Sie leite uns auf grauser Bahn. Wir wandelten durch Feuergluten, bekämpften mutig die Gefahr. Dein Ton sei Schutz in Wasserfluten, so wie er es im Feuer war. Triumph! Triumph! Du edles Paar! Besieget hast du die Gefahr. Der Isis-Weihe ist nun dein. Kommt, tretet in den Tempel ein. Papageno, Papageno, Papageno. Weibchen. Täubchen, meine Schöne. Vergebens, ach, sie ist verloren. Ich bin zum Unglück schon geboren. Ich plauderte und das war schlecht. Darum geschieht es mir schon recht. Seit ich gekostet diesen Wein, seit ich das schöne Weibchen sah, so brennt's im Herzenskämmerlein. So zwickt es hier, so zwickt es da. Papagena, Herzensweibchen, Papagena, liebes Täubchen. Es ist umsonst. Es ist vergebens. Müde bin ich meines Lebens. Sterben macht er lieber nett, wenn's im Herzen noch so brennt. Diesen Baum da will ich zieren. Mir an ihm den Hals zuschnüren, weil das Leben mir missfällt. Gute Nacht, du schwarze Welt. Weil du böse an mir handelst, mir kein schönes Kind zubandelst, so ist's aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denkt an mich. Aber will sich eine um mich armen, ich hänge noch erbarmen, wohl, so lass ich's diesmal sein. Rufet nur ja oder nein. Keine hört mich, alles still. Also ist es euer Wille. Papageno, frisch hinauf. Ende deinen Lebenslauf. Nun, ich warte noch. Es sei, bis man zählt, 1, 2, 3. 1, 2, 2 ist schon vorbei. 3. Nun wohl an, es bleibt dabei, weil mich nichts zurückhält. Gute Nacht, du falsche Welt. Halt ein, halt ein, halt ein, halt ein, o Papageno, und sei klug. Man lebt nur einmal, dies sei dir genug. Man lebt nur einmal, dies sei dir genug. Ah, ihr habt gut reden, habt gut scherzen. Doch brennt es euch wie mich im Herzen. Ihr würdet auch nach Mädchen gehen. So lasse deine Glöckchen klingen. Dies wird dein Weibchen zu dir bringen. Euch Narr, vergaß der Zauberdinge. Erklinge, Glockenspiel, erklinge. Ich muss mein liebes Mädchen sehen. Klinget, Glöckchen, klinget. Schafft mein Mädchen her. Klinget, Glöckchen, klinget. Bringt mein Weibchen her. Komm her, du holdes, liebes Weibchen. Dem Mann sollst du dein Herzchen weihen. Er wird dich lieben, süßes Weibchen, dein Vater, Freund und Bruder sein. Sei dieses Mannes Eigentum. Nun, Papageno, sieh dich um. Was? Papageno. Papageno. Papageno. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun bin ich dir ganz gegeben. Nun, so sei mein liebes Weibchen. Nun, so sei mein Herzenstäubchen. Welche Freude wird das sein, wenn die Götter uns bedenken? Unserer Liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinderlein. Erst einen kleinen Papageno. Dann eine kleine Papagene. Dann wieder einen Papageno. Dann wieder eine Papagena. Es ist das höchste der Gefühle. Denn viele, viele, viele, viele. Papageno. Mama-Gena. Der Eltern Segen werden sein. Wenn dann die Kleinen um sie spielen. Die Eltern gleiche Freude fühlen. Sich ihres Ebenbildes freuen. Oh, welch ein Glück kann größer sein. Stille, Stille, Stille, Stille. Bald dringen wir in den Tempel ein. Nur Stille, Stille, Stille, Stille. Bald dringen wir in den Tempel ein. Doch, Fürstin, halte Wort. Erfülle. Dein Kind muss meine Gattin sein. Ich halte Wort. Es ist mein Wille. Mein Kind soll deine Gattin sein. Doch still. Ich höre schrecklich Rauschen, wie Donnerton und Wasserfall. Ja, fürchterlich ist dieses Rauschen wie fernen Donners Widerhall. Nun sind sie in des Tempels Hallen. Dort wollen wir sie überfallen. Die Frömmler tilgen von der Erd mit Feuersglut und mächtigem Schwert. Die große Königin der Nacht sei meiner Rache Opfer gebracht. Zerschmettert! Vernichtet ist unsere Macht! Wir alle gestürzet! Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht. Vernichten der Heuchler erschlichene Macht. Heil sei euch Geweihten, ihr Drang durch die Nacht. Dank sei dir, Osiris, dank dir, Isis, gebracht. Es siegte die Stärke und krönet zum Lohn die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron. Die Zauberflöte. Hörspiel nach der gleichnamigen Oper von Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder. Tamino, Laurenz Rupp. Papageno, Matthias Franz Stein. Königin der Nacht, Petra Morse. Sarastro, Albert Fortell. Pamina, Pippa Galli. Monostatos, Peter Scholz. Priester, Johannes Silberschneider. Papagena, Daniela Golpaschin. Damen, Alina Fritsch und Tanja Raunig. Sklaven, Jakob Elsenbänger und Stefan Rosenthal. Knaben, Manuel Haumer, Severin Kolb und Emil Kurz aus dem Kinderchor der Volksoper Wien. Tongestaltung, Martin Leitner, Georg Mittermeier, Fritz Trondl und Manuel Radinger. Musik, Peter Keitzer, Anton Burger, Wolfgang Tockner und Patrice Erall. Besetzung und Produktionsleitung Stefanie Zussner. Regieassistenz Julia Herzog. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Dramaturgie und Redaktion Kurt Reisnecker.